Moment, wo ich anfange mit dem eigentlichen Vortrag, jetzt, bis hin zu am Ende der Diskussionsrunde. Die Diskussionsrunde und die Fragen werden nicht aufgenommen. Das heißt, falls jemand nicht gehört werden will oder so, dann jetzt schweigen. Aber der Vortrag ist dann auch online nochmal zu hören. Okay, Vortrag geht, wie hier schon steht, über alternative Wirtschaftssysteme, Wirtschaftssysteme jenseits vom Kapitalismus. Und der Ganze wird sich so strukturieren. Ich setze mich mal hin. Erst einmal klären wir ganz, ganz kurz, also ganz, ganz oberflächlich, was verstehen wir hier überhaupt unter Wirtschaft, um darüber reden zu können, was ist dann ein Wirtschaftssystem. Und dann reden wir ganz, ganz kurz darüber, was Kapitalismus eigentlich ist. Das ist auch einfach notwendig, um zu sagen, das ist die Grundlage und dazu bauen wir Alternativen auf. Das ist dann eine etwas verkürzte Darstellung, aber keine Sorge, es wird nicht strukturell antisemitisch oder so, aber man kann halt das Kapital nicht einfach so kurz auf ein, zwei Folien packen. Dann schauen wir uns historisch gesehen ein paar alternative Ideen an. Da gucken wir zuerst einmal auf Ferdinand Lassalle und seine Idee von Genossenschaften, die er im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Dann schauen wir uns den Syndikalismus an, der parallel hauptsächlich in Frankreich auch im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Dann schauen wir auf das System in der Sowjetunion und wie es einzuordnen ist. Dann schauen wir auf Spanien 1936. Da gab es während dem Spanischen Bürgerkrieg eine Revolution, in der auch syndikalistische Ideen hauptsächlich umgesetzt wurden. Und dann schauen wir auf einige Versuche aus der Nachkriegszeit. Da konzentrieren wir uns auf die Situation in Deutschland. Dann schauen wir auf die Gegenwart, gucken in die Fehleranalyse, gerade in Bezug auf die Projekte der Nachkriegszeit und schauen uns einige der Perspektiven an, die gerade im Hier und Jetzt existieren und einige von den Ideen, die so im Raum sind. Und im Anschluss daran wäre es ganz cool, wenn wir hier so eine Diskussionsrunde bekommen, wo eigene Perspektiven auch nochmal reingebracht werden können und auch Fragen beantwortet werden können, nicht mehr zwingend alle von mir, sondern am besten in einem gegenseitigen Dialog. Okay. Was ist Wirtschaft? Also für das, wie wir es uns hier anschauen wollen, ist, das Zitat ist schön aus dem ersten Satz von Wikipedia, was in dem Fall das sehr schön intellektualisiert darstellt, die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Befriedigung der Bedürfnisse dienen, sehr allgemein gehalten, vereinfachter gesagt für das, was uns interessiert ist, ein Wirtschaft ist eine Systematik, in der bestimmt wird, wer was für wen produziert. Produziert soll hier auch heißen Dienstleistungen oder ähnliches. Also was wird hergestellt, unter welcher Logik wird es hergestellt und wessen Bedürfnisse und welche Bedürfnisse überhaupt werden damit befriedigt. Gut. Wie sah das bisher aus in der Geschichte? Da laufen wir ein bisschen durch. Das ist ein berühmter Satz aus dem Kommunistischen Manifest. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Das ist so ein bisschen, zumindest für Europa, auch das, was der Stand war. Was wir hier sehen, ist aus einem Lehrbuch eine Darstellung des römischen Systems, das auf der Sklavenwirtschaft beruht hat. Also es gab Menschen, die haben Sklaven besessen, es gab Menschen, die haben auch Ländereien besessen, die sie oft mit Sklaven bewirtschaftet haben. Und das ganze Wirtschaftssystem war so darauf ausgelegt, dass die Sklaven Dinge produziert haben für die, die dann selbst nicht mehr arbeiten mussten. Und das ist das, was man dann als einen Klassenkonflikt bezeichnet. Es gibt Menschen, die können, wenn sie wollen, arbeiten, machen sie dann vielleicht auch hobbymäßig, aber sie müssen es nicht, um zu überleben. Und es gibt Menschen, denen wird mit Gewalt oder mit Sachzwängen angedroht, sie müssen arbeiten, um auch die anderen zu versorgen, oder sie können de facto nicht existieren. Das römische System und generell auch viele von den antiken Sklavenwirtschaften hatten ein großes Problem darin, dass sie militärisch sich auch immer weiter ausbreiten mussten. Und das ist einer der Gründe, weshalb das Römische Reich auch schlussendlich untergegangen ist. Und in Europa zumindest ist es dann übergegangen in ein feudalistisches System. In dem gab es auch immer noch eine klare Klassentrennung, also in dem Fall durch die Ständeordnung. Hier sehen wir auch wieder ein klassisches Bild. Die Welt wurde als von Gott gegeben, wahrgenommen. Die Fürsten hatten die Aufgabe, die sieht man hier. Da steht Tu Potege. Die Fürsten hatten die Aufgabe, den militärischen Schutz, also Du Schütze, durchzuführen, was allerdings auch de facto heißt, sie hatten die militärische Macht. Daneben dran sehen wir hier den klerikalen Stand, der beten sollte, der die ideologische Einheit aufrechterhalten hat und auch de facto sehr viel in der Wirtschaft besessen hat an Ländereien und Ähnlichem. Und Zuletzt ist hier die Bauernbevölkerung, die im Feudalismus die Leibeigenen die Hauptlast der Wirtschaft getragen haben. Leibeigene und Sklaven hatten sehr ähnliche Staaten, also sie waren sehr rechtslos schlussendlich, aber ein großer Unterschied war, ein Sklave wurde besessen von einer Person und ein Leibeigener war gebunden an ein Lehen und an ein gewisses Stück Land. Und das konnte wiederum den Besitzer wechseln. Das hatte ein bisschen andere Dynamik entwickelt und gerade so etwas wie Mühlentechnologie wurde viel intensiver weiterentwickelt als noch im Römischen Reich, weil man nicht einfach so schnell neue Sklaven bekommen konnte, sondern man musste mit dem Lehen arbeiten, mit den Bauern, die auf dem eigenen Land arbeiten, die man hatte. Die Sklaverei hatte hier auch noch weiter nebendran existiert, war aber nicht mehr der Hauptfaktor der Wirtschaft. Das Ganze ist dann übergegangen. Die Französische Revolution war da so der Kernpunkt, aber es waren mehrere Sachen, auch die amerikanische, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, die Revolution in Haiti, die oft unter den Tisch gekehrt wird innerhalb der Geschichte. All diese Dinge haben dann das städtische Bürgertum an die Macht gebracht und mit dem auch eine Geldwirtschaft und eine Handelswirtschaft, die nicht mehr so sehr auf dem militärischen Gedanken als unmittelbare Machtausübung beruht hat. Das hier ist eine Karikatur, also Karikatur im Sinne von Überzeichnung, die das kapitalistische System im 19. Jahrhundert darstellen sollte. Findet man auch sehr, sehr häufig in Schulbüchern. Man sieht hier unten, die Arbeiter tragen immer noch eine Klasse, die nicht arbeiten muss, um zu überleben. Und die wird wiederum, also über der befindet sich wiederum der Aufbau von Fürsten und hier immer noch Kirche und Militär, die das ganze System aufrechterhalten. Also später komme ich dann auch noch dazu, wie genau das im Kapitalismus funktioniert mit der Klassentrennung. Im Modernen hat sich da durchaus einiges im Detail geändert. Das Poster hier kann man auch bei uns hier hinten im Laden auf der Toilette tatsächlich hängen sehen mit einer deutschen Beschreibung. Es ist ein sehr komplexes System, in der die Ausbeutung immer noch stattfindet, in der es immer noch in einer Pyramide nach oben geht, in der wenige über viele herrschen können, aber die Machtdynamiken sind komplexer geworden. Es ist nicht mehr so eindeutig sichtbar, dass jemand mit der Waffe in der Hand einen Sklaven als Besitz besitzt. Gut. Dann kommen wir zu diesem Punkt. Was ist dieser Kapitalismus, der ja dann auch immer wieder in aller Munde ist? Das sind so zwei schöne akademische Definitionen, also die auf Warenproduktion, Marktwirtschaft, Investition von Kapital, Lohnarbeit und Profit beruhende Produktionsweise und die von der Herrschaft des Kapitals bedingten sozialen, politischen, rechtlichen und kulturellen Verhältnisse als Gesellschaftsordnung. Das sind so die beiden Grundsätze, stammen hier aus einem sozialistischen Wörterbuch, in dem Fall mit marxistischen Begriffen. Aber das sind so die beiden Grundsätze, wie wir es hier auch definieren wollen. Es ist auf der einen Seite eine Art und Weise, wie Waren produziert werden, wie Waren verteilt werden und wie generell Produktion stattfindet und auf der anderen Seite auch die daraus erwachsenen einfach kulturellen Zusammenhänge, die Art, wie Herrschaft sich dadurch konstituiert, die Art, wie Macht dadurch entsteht. Und die Kernpunkte sind dabei die Idee von Ware und Tauschwert. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, insbesondere weil die meisten Menschen das vollkommen zu Recht, weil wir es im Alltag so empfinden, erst einmal als natürlich empfinden. Aber was damit gemeint ist, ist, ein Ding hat zunächst einmal nur die Eigenschaft, dass es gewisse Bedürfnisse befriedigen kann innerhalb einer Wirtschaftsordnung. Also eine Tasse ist etwas, woraus ich trinken kann oder die mir gefällt, weil sie schön aussieht. Das heißt, solche Bedürfnisse werden erst einmal direkt befriedigt und sind Eigenschaft des Gegenstands selbst in Bezug zu mir. Was dann allerdings in einer Welt mit Tauschwert entsteht, ist, dass man ihr einen zusätzlichen Wert gibt, der sie vergleichbar macht mit anderen Dingen. Im meisten Fall ist das Geld. Und das ist ja auch etwas, was für uns ganz natürlich ist. Wir sagen, diese Tasse hat einen Geldwert und deshalb kann ich sie umsetzen in Geld und das kann ich wieder in andere Dinge umsetzen. Das hört sich auch erst einmal unglaublich praktisch an, ist aber einmal nicht unbedingt ein Naturgesetz. Es gab durchaus mehrere Wirtschaftsordnungen, in denen das nicht der Fall war, sondern man versucht hatte, die Bedürfnisse anders zu koordinieren und Dinge anders untereinander austauschbar zu machen. Und es hat einige sehr interessante Zusatzfolgen, die einem erst einmal gar nicht bewusst werden, wenn man nicht genauer hinschaut. Und zwar die kapitalistische Ordnung, dadurch, dass sie Privatbesitz und diesen Tauschwert hat und Warenverkauf hat, um die Waren unter uns zu verteilen und unsere Bedürfnisse befriedigbar zu machen, indem die Waren nicht nur in der Fabrikhalle lagern, sondern irgendwann auch bei uns ankommen, beruht auf dieser Idee von Profit und Mehrwertabschöpfung. Das bedeutet, jemand besitzt zum Beispiel eine Fabrik, jemand besitzt eine Firma, ein Unternehmen in irgendeiner Art und Weise und produziert dort Waren, die dann über diesen Tauschwert an uns umgesetzt werden, und dabei wird immer ein gewisser Mehrwert abgeschöpft. Dem Arbeiter, der für ihn arbeitet, zahlt er nie den vollen Wert, und zwar, das ist einfach eine systemimmanente Sache, das macht er nicht aus Bösartigkeit, sondern weil es anders nicht geht, weil er den Mehrwert abschöpfen muss, um auch die Fabrik zu besitzen. Er wird nie dem Arbeiter den vollen Wert zahlen, den diese Sache als Tauschwert vom System bekommen hat. Das sorgt dafür, dass Profit erwirtschaftet wird, und dadurch, dass alles in Konkurrenz zueinander steht, setzen sich nur diejenigen durch, die auch den Profit effizient erwirtschaften können. Das ist ja auch etwas, wo die Produktion dann immer weiter rationalisiert werden muss. Es muss immer besser gemacht werden, und das bedeutet auch de facto, die Arbeiter müssen schlechter bezahlt werden. Es müssen immer mehr Ressourcen ausgebeutet werden, es müssen immer mehr Märkte erschlossen werden, weil dieser Drang nach mehr Profit, der hängt einfach in dem System drin. Wie gesagt, das ist nicht einmal eine Bösartigkeit dahinter, weil manche Menschen sind vielleicht Soziopathen und deshalb gut geeignet, diese Rolle einzunehmen. Aber auch ein guter Mensch, der eine Firma leitet, ist schlussendlich damit konfrontiert, er muss diesen Profit erwirtschaften. Was dann mit diesen Profiten auch passiert, mit diesem angehäuften Mehrwert im Kapitalismus, ist die Idee von Investitionen und von Kapital. Das ist doch dann dieses große Wort Kapital. Kapital ist ein Mehrwert, ein Tauschwert, ein Geld, das sich selbst vermehren kann. Also das ist so eine ganz, eigentlich wenn man drüber nachdenkt, eine ganz merkwürdige Idee. Man hat also Geld auf einem Konto liegen und durch irgendeinen Prozess vermehrt es sich von selbst. Und diese Idee dahinter ist, dass es durch Investitionen wieder in Dinge gesteckt werden, die die Produktivkräfte erhöhen und deshalb man wieder mehr Profit herausholt. Und diese Dynamik ist auch einer der Gründe, weshalb es immer mehr Profitstreben dahinter gibt, weil Kapital vermehrt sich dort, wo es konzentriert wird, dort, wo es dann effizient mehr Profite erwirtschaften kann, häuft es sich auch immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es gibt diese Besitzkonzentration. Das heißt, das System strebt immer danach, möglichst den Besitz in wenigen Händen zu konzentrieren, die möglichst gut darin waren, so viel Profit wie möglich zu erzeugen und dabei den Arbeitern so wenig wie möglich zu bezahlen, weil das zur Mehrwertabschöpfung dazugehört. Die Folgen davon sind zum Teil im Alltag sogar bekannt, also viele erleben das vollkommen klar, dadurch, dass sie auf dem Job Probleme haben, überhaupt ihre Rechte durchsetzen zu können, oder dass sie vielleicht überhaupt gar keine Arbeit haben, weil sie für die Produktion im Moment nicht gebraucht werden. Allerdings einige von den anderen Sachen sind vielleicht gar nicht so sichtbar, zumindest auch gerade hier in Deutschland, wo wir trotz allem ja eigentlich noch relativ gut im globalen Kapitalismus Nutznießer sind. Nicht, dass das heißt, dass es hier keine Probleme gibt und nicht, dass es heißt, hier gibt es kein Leiden oder so. Also ich möchte hier gar nicht ein so, oh die armen Leute und deshalb dürfen wir uns nicht schlecht fühlen oder so sagen. Aber eine von den Sachen, die da sehr interessant ist, ist, ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann, hier dieses Kreisdiagramm. Die ganzen blauen Flächen ist der Weltbesitz, der von 0,1% der Weltbevölkerung besessen wird. Und das andere Kuchenstück ist der Weltbesitz, der von 99,9% des gesamten Restes besessen wird. Und das ist ja etwas, das man auch in den letzten Jahren, wer in den Nachrichten aufgepasst hat, immer mal wieder wird da so eine Studie veröffentlicht, wo dann wieder gesagt wird, oh, es ist noch schlimmer geworden, Schere zwischen Arm und Reich. Ist ja ein Thema, das auch in aller Munde ist in gewisser Weise. Und diese Besitzkonzentration, diese Mehrwertabschöpfung, das Profitstreben und die Natur des Kapitals sorgt eben genau dafür, als systemimmanente Tatsache, dass der Besitz in immer weniger Händen konzentriert wird. Das nebendran, das ist eine Sammlung von Zahlen von Seiten wie poverty.org und Clean Water. Okay, ich habe jetzt die Seite vergessen, aber es sind so verschiedene Initiativen, die sich damit auseinandersetzen, wie viele Menschen noch an Hunger sterben, an Armut sterben und an fehlendem Zugang zu klarem Wasser sterben, an verhinderbaren Krankheiten sterben, also wo eigentlich Impfstoffe vorhanden sind. Und man kommt da auf immer noch 20 Millionen Menschen pro Jahr, die einfach aus einem sehr simplen Grund sterben, nämlich die Ressourcen werden nicht auf diese Probleme angewandt. weil sie nicht dem Profitstreben entsprechen. Man kann keinen Profit erwirtschaften, indem man diese Menschen versorgt. Vielleicht kann man sogar besser Profit erwirtschaften, wenn diese Regionen in Armut gehalten werden. Das sind auch wieder so Dynamiken, die dann daraus sich ergeben. Eventuell kann ich in einem Bürgerkriegsgebiet sogar meine Rohstoffe besser bekommen, als in einem Gebiet, in dem die Leute das Geld dafür verlangen können, das sie haben wollen. Und ja, warum sollte man Geld investieren, Klarwasserversorgung irgendwo in Afrika aufzubauen, wenn man auch das Geld investieren kann, eine Marketingkampagne für ein neues iPhone zu finanzieren. Also da kommen wir hier auf 20 Millionen Menschen, die allein an solchen Gründen sterben. Und ansonsten die Armut, das ist hier ein Bild von einem, aus Brasilien, wo man sieht, eine Favela direkt abgezäunt durch, durch eine Mauer mit Stacheldraht von einem extremen Luxusviertel. Und das ist eigentlich unglaublich symbolhaft für auch diese Welt, die dadurch entsteht. Es ist eine Apartheid, eine globale auch Apartheid, insofern, dass es die reichere Nationen gibt und Nationen gibt, die unglaublich verarmen zum Teil, in der die einen Menschen einen unglaublichen Überschuss haben und die anderen Menschen in einem wirklichen Elend leben. Und dieses Elend hat neben diesen 20 Millionen Toten ja auch nochmal Folgen. Die gerade hier in den Favelas in Brasilien ist es häufig so, dass von der Regierung geduldete, meistens rechtsradikale, paramilitärische Banden auch durch die Favelas fahren und teilweise einfach Terror dort verursachen, um die Leute noch mehr daran zu hindern, sich zu organisieren und überhaupt ihr Leben in irgendeiner Weise auf die Reihe zu bekommen, dass sie eine Bedrohung werden könnten für diese Ordnung. Also da gibt es auch regelmäßig immer wieder Geschichten, wie jeden Tag hunderte Menschen an so etwas sterben, was in so einer Statistik zum Beispiel überhaupt gar nicht auftaucht, weil das sehr, sehr klar erfassbare Statistiken sind, die man sehr, sehr eindeutig auf die Fehlverteilung von Ressourcen zurückführen kann. Also ich hoffe, ich habe damit auch klar gemacht, dieser Kapitalismus, in dem wir leben, entsteht aus ganz bestimmten Dynamiken, entsteht nicht, weil Menschen einfach irgendwie böse sind oder weil irgendwelche Egoisten die Welt regieren, sondern er entsteht einfach, weil das System nach diesen Dingen strebt. Deshalb war es auch immer so, dass wenn es zwischendurch Korrekturen gab, wie in der Sozialdemokratie, im Fordismus in den 60er Jahren, die nach und nach auch wieder zurückgenommen wurden, weil eben die im System angelegten Tendenzen nicht herausgenommen wurden. Gut, seit man das erkannt hat, und das im 19. Jahrhundert hatte man ja auch schon angefangen, dieses System zu analysieren, das war nicht einmal nur Marx selbst, sondern das waren auch noch andere. Marx ist nur der am bekanntesten geworden ist, weil er auch sehr wissenschaftlich gearbeitet hat, zumindest in seinen Schriften wie Das Kapital. Seit es also dieses System gibt, gibt es auch Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie kann man das abschaffen oder wie kann man das überwinden oder zum Teil auch, wie könnte man vielleicht auch innerhalb des Systems irgendwie Alternativen aufbauen. Das ist Ferdinand Lassalle, er ist ziemlich jung gestorben, weil er auf die dumme Idee gekommen ist, an einem Duell teilzunehmen. Mit 39 Jahren ist er dann erschossen worden. Ja, also ein Fehler, aus dem wir hier geschichtlich lernen können, ist keine Duelle. Lassalle hatte die Idee, dass man Genossenschaften, also Arbeitergenossenschaften benutzen kann, die vom Staat unterstützt werden. Die Arbeiter, das Proletariat soll politisch den Staat übernehmen. Der soll diese Genossenschaften, in denen die Arbeiter zusammen produzieren, unterstützen und nach soll damit die gesamte Wirtschaft übernommen werden, während gleichzeitig Gewerkschaften Arbeitskämpfe durchführen in den anderen Betrieben. Das war ein Konzept, das hatte eine Weile lang Popularität. In Frankreich gab es sogar, wurden teilweise Kredite freigestellt, um genauso etwas durchzuführen. Aber es hatte sich nie sehr stark durchgesetzt. Und gerade die SPD in Deutschland hatte sich dann schlussendlich komplett gegen dieses Konzept gestellt. Das hatte zwei Gründe. Einmal gab es in der SPD viele orthodoxe Marxisten, die gesagt haben, naja, aber wir müssen jetzt ja erst die Phase des Kapitalismus durchlaufen und der muss sich voll entwickeln und erst dann sind die Bedingungen richtig, dass wir was ändern können, was tatsächlich ziemlich verbreitet Ende des 19. Jahrhunderts war als Meinung. Und auf der anderen Seite waren in der SPD sehr, sehr viele Kleinunternehmer, also so der kleine Bäcker von nebenan oder so, die ja eigentlich auch unter dem Kapitalismus zu leiden hatten, die dummerweise aber auch und gerade unter solchen Genossenschaften zu leiden hatten, weil die eine Konkurrenz waren zu ihrer eigenen Art und Weise zu produzieren. Deshalb ist auch hier dieses Konzept nie wirklich durchgesetzt worden. Und trotzdem ist es recht interessant, insbesondere was die Genossenschaftsgeschichte angeht, die sehr davon gezehrt hat, von den Ideen von Lassalle. Dann der Syndikalismus, der hauptsächlich in Frankreich und auch später in Spanien sehr, sehr prägend war, war die Idee, dass der Kapitalismus mit dem Kampfmittel der Gewerkschaften überwunden werden kann. Da war tatsächlich so die Grundidee, wir organisieren alle Arbeiter, wir führen einen Generalstreik durch und sobald dieser Generalstreik ein paar Tage läuft, kann das Wirtschaftssystem ja gar nicht mehr die Profite erwirtschaften und es wird von selbst zusammenbrechen. Und das wird dann den Umsturz bringen und danach sollen die Gewerkschaften selbst als ein Organ dastehen, um schon mal als ein föderatives Organ, als ein dezentrales Organ, die Arbeit neu zu koordinieren und ein neues System darauf aufzubauen. Die Bewegung ist auch sehr stark gewachsen in Frankreich bis in die 20er Jahre hinein. Und was wir hier sehen, ist eine Arbeitsbörse, eine sogenannte in Paris. Die haben angefangen, als tatsächlich, wie der Name es vermuten lässt, eine Stelle, da konnte man hingehen, wenn man seine Arbeit verloren hat und man hat dann Beratung bekommen, ja, ich glaube, da könnte man was kriegen, da könnte man was kriegen. Man hat sich gegenseitig dort geholfen. Also es war keine zentrale Bürokratie, sondern es war alles von den Arbeitern selbst organisiert worden. Nach und nach ist aus dieser reinen Hilfestellung bei diesen ganz konkreten Fragen allerdings die Arbeitsbörse in Frankreich zu so einem Kulturzentrum geworden. Man hat dort sich getroffen für Veranstaltungen, für Theater, für Musik. Man hat sich dort bei der Organisation geholfen, man hat dort Bibliotheken eingerichtet. Generell die Bildung war immer so einer der Kernpunkte. Damals war ja auch noch Analphabetentum in der Arbeiterklasse sehr weit verbreitet. Und das waren Versuche aus der Arbeiterklasse heraus, selbst diese Dinge zu überwinden. Es gab auch einige Streiks, sogar Generalstreiks in Frankreich, die versucht haben, solche Sachen dann tatsächlich umzusetzen. Sie haben allerdings dann nie mehr erreicht, als mal so etwas wie der Arbeitstag wurde verkürzt. Was natürlich dann die Situation der Arbeiter erstmal verbessert hat. Aber diese Idee, dass damit das System umgestürzt werden könnte und dass man danach aus dieser zusammengebrochenen Wirtschaft ein neues System aufbauen konnte, ist nie umgesetzt worden, weil selbst dann, wenn man mal einen Generalstreik ein paar Tage laufen hatte, war irgendwann das Problem da, man hatte auch die Arbeiter untereinander versorgen können, man hatte dann Küchen eingerichtet und ähnliche Dinge, aber irgendwann wurde die Armee aufgefahren und es wurde politischer Druck gemacht und spätestens dann hatte man gesagt, naja, dann finden wir halt einen Kompromiss und lassen uns dann auf irgendwelche Teilverbesserungen ein. Der Erste und Zweite Weltkrieg waren allerdings so ziemlich das, was die Bewegung am meisten zerstört haben. Das ist so eine Sache, die man nicht mehr so richtig im Kopf hat, aber die einfach, wenn man sie hört, dann auch klar macht, wie sehr das die Arbeiterbewegung zerstört hatte, gerade in Frankreich. In Frankreich sind 30% der arbeitenden Bevölkerung im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen. Das heißt, ein Drittel der Menschen, die hier, die auch die Organisation mitgetragen haben, die zur Willensbildung hier beigetragen haben, waren einfach tot. Und der Rest war zum Teil hochgradig demoralisiert oder total gefangen in den vollkommen hochgepuschten Ideen der französischen Nation und des Sieges gegen Deutschland und gleichzeitig der neuen Feindbilder, die überall in Europa entstanden waren. Der Erste Weltkrieg ist auch genau das, was in Russland zu einer Revolution geführt hat, dort gegen das feudale System des Zaren. Und die Sowjetunion ist uns natürlich allen im Kopf so als, in der Diskussion ist es immer das erste System, an das man denkt, wenn man denkt Sozialismus. Es ist das System, das immer wieder auch gesagt wird, wenn man den Kapitalismus kritisiert, kriegt man eigentlich sofort zu sagen, ah ja, dann ist es ja so wie damals in der Sowjetunion. Aber die Sowjetunion hatte selbst 1917, stand sie vor einem Scheideweg. Also die Bolschewiki und Menschewiki hatten sich ja nicht umsonst zerstritten, also die ehemalige sozialdemokratische Partei dort. Und die Bolschewiki, die sich dann durchgesetzt hatten, Lenin hier, hatte eigentlich ein interessantes Konzept einfach ausprobiert, das dummerweise die Widersprüche selbst nicht richtig aufgelöst hat. Also das ist ein Zitat aus Die kommende Katastrophe und wie wir sie bekämpfen können von Lenin, das er geschrieben hatte, wo er auch so dieses Konzept ein bisschen versucht hatte darzustellen. Und er schreibt, der Sozialismus ist nichts anderes als das staatskapitalistische Monopol, angewendet zum Besten des ganzen Volkes und das insofern aufgehört hat, kapitalistisches Monopol zu sein. Wie er sich das also vorstellt, ist, der Staat soll alle Sachen übernehmen, die alle Fabriken übernehmen und es soll über den Staat koordiniert werden. Aber die Grundprobleme, dass Waren untereinander immer noch ausgetauscht werden, dass das, es auch eine Mehrwertakkumulation gibt, die eventuell sich nicht mehr unbedingt in Geld ausdrückt, aber auch in der politischen Macht ausdrückt, auch in der Bürokratie ausdrückt, dass das immer noch alles stattfindet, dass alles beim Staat landet, der Staat auch ein Interesse daran hatte, diese Produktion weiter zu rationalisieren, um sich auch gegen die anderen Staaten durchzusetzen. Das war ja auch dann, als Stalin an die Macht kam, die große Begründung, wir müssen uns gegen den Faschismus wehren, wir müssen uns gegen den Westen wehren und so weiter und so fort. Schlussendlich hat das dazu geführt, dass die Grundausbeutung nicht verschwunden ist. Also klar, der Staat war jetzt dein Boss und die Bürokraten wurden irgendwie von der kommunistischen Partei eingesetzt, aber die Ziele, ein echtes alternatives System aufzubauen, wurden dadurch leider nicht erreicht. Und eines der Ziele war auch, die Sowjetunion zu industrialisieren und eben von einer hauptsächlich agrar geprägten Wirtschaft zu einer Industriewirtschaft zu verwandeln, was dann auch geschehen ist und was im Stalinismus auch sehr, sehr viele Tote gefordert hat, weil es diese brutale Bürokratie gebraucht hat, anstatt der eher langsamen, schleichenden Gewalt und Systemgewalt, die in den kapitalistischen Ländern stattgefunden hat. Und nur um kurz nochmal zu zeigen, wie sehr diese Idee auch in der marxistischen Theorie selbst eigentlich an Grenzen stößt, das ist ein Zitat von Friedrich Engels, das er in die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft geschrieben hat, ist eigentlich gar kein so gutes Buch, ich meine, aber dieser Satz drückt einfach da, inwieweit das innerhalb der Theorie selbst in Widerspruch war. Er schreibt also, der moderne Staat, was auch seine Form ist, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine. Je mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben. Also, gegen wen Engels da angeschrieben hatte, war gegen Sozialdemokraten, die gesagt haben, ja, der Staat muss nur alle Produktivkräfte übernehmen und dann wird das schon irgendwie in Ordnung gehen. Und der ist dann ja demokratisch kontrolliert und so, aber Engels und Marx haben immer wieder darauf gepocht, nein, es ist nicht einfach nur, dass die Sachen demokratisch kontrolliert werden müssen, sondern das Grundproblem, die Grundsystematik dieser Form von Produktion treibt diese Sachen voran, treibt diese Ausbeutung voran. Und deshalb gibt es tatsächlich marxistische Theoretiker, die auch die Sowjetunion in so eine Art extrem brutale Sozialdemokratie, zumindest wirtschaftlich, nicht vom Demokratieaspekt her, einordnen, weil sie diese Idee eigentlich umgesetzt hat. Der Staat soll alles übernehmen, was bei Marx und Engels ein bisschen anders ausformuliert ist, weil sie nämlich den Staat als solchen transformiert sehen hätten wollen, also nicht mehr in dieser bürgerlichen Form. Gut, das nächste Konzept, wo die syndikalistischen Ideen sehr viel mehr ausprobiert wurden, war Spanien 1936, die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft CNT hatte dort, nachdem Franco 1936 versucht hatte zu putschen, die Arbeiter gerade in Barcelona und in Katalonien organisiert und sie haben den Putschversuch dort geschlagen. Auch in Madrid und in anderen großen Städten wurde der Putschversuch unterbunden, was dann dazu geführt hat, dass ein dreijähriger Bürgerkrieg in Spanien geherrscht hat. Und als dann in gerade Barcelona und Katalonien die Arbeiter selbst plötzlich auf den Straßen de facto die Macht hatten, haben sie auch angefangen, ihre neuen Konzepte umzusetzen. Sie waren Syndikalisten, das heißt, sie hatten schon immer diese Idee gehabt, irgendwann kommt der Systemumsturz und dann organisieren wir das alles neu. Das hat dazu geführt, dass Betriebe kollektiviert wurden, sprich, sie wurden von den Arbeitern selbst geleitet, die haben sich in Gesamtversammlungen getroffen, haben miteinander geredet, ja, was machen wir heute, wie organisieren wir die Produktion, welche Probleme gibt es, wie können wir die lösen. Und es war also sehr, sehr, sag ich mal, direkt vor Ort lösungsorientiert. Und überall dort, wo dann größere Fragen waren, die Frage war, wie verteilen wir das untereinander, wie koordinieren wir uns untereinander, hat man demokratisch Delegierte in Föderationsversammlungen geschickt, in höhere Versammlungen und die haben dann versucht zu koordinieren, wie die Wirtschaft ablaufen soll. Das hat über 60% der Wirtschaft waren zu der Zeit kollektiviert worden und über 8 Millionen Menschen waren in dieses System eingebunden. In vielen Städten, in Barcelona auch selbst, gab es noch ein Geldsystem, gerade auch weil man noch Handel mit nach außen irgendwie versucht hatte zu betreiben. Allerdings war das republikanische Spanien zu dem Zeitpunkt unter Embargo, weil kein westlicher Staat, kein Industriestaat der Welt wollte sie unbedingt unterstützen. In vielen Dorfgemeinden, in vielen Bauerngemeinden wurde das Geld sogar komplett abgeschafft. Die haben sich einfach jeden Tag getroffen, haben gefragt, naja, okay, was machen wir? Und wenn es dann darum ging, die Sachen mit der Stadt auszutauschen, hat man halt einen Delegierten hingeschickt, der hat sich mit denen unterhalten und man hat den Traktor bekommen, den man schon immer gebraucht hatte und hat halt dann gesagt, okay, und wir geben euch so und so viel unsere Ernte, wie wir abgeben können. Das hat erstmal dazu geführt, dass die Produktionsleistung gestiegen ist. Also das kann man auch ziemlich gut nachweisen. Allein deshalb, weil nachdem Franco später den Krieg gewonnen hatte, selbst die Franquisten in den Buchhaltungen niedergeschrieben haben, naja, okay, also die Betriebe sind jetzt doch modernisiert worden, sie laufen besser als vor dem Krieg. Das heißt, das ist gar nichts, was so in Frage steht. Ein bisschen kann man das dadurch relativieren, dass Spanien tatsächlich vorher eine extrem marode Wirtschaft hatte und auch eine Wirtschaftskrise vor einigen Jahren davor hatte. Aber damit kann man es ein bisschen relativieren, aber man muss auch sagen, es haben wirklich Sachen stattgefunden, die sind einfach aus diesem Prozess entstanden, dass in diesen Versammlungen sehr lösungsorientiert gearbeitet wurde. Man hat die konkreten Probleme, die man hatte, sich angeschaut und geguckt, wie lösen wir die, wen können wir fragen, um eine neue Maschine zu bekommen, sollen wir vielleicht anstatt 100 kleine Betriebe nicht doch eine große Fabrik bauen, nicht bauen, sondern übernehmen und in die nur die modernsten Maschinen reinmachen, das reicht ja dann auch und produziert effizienter. In die Fabriken wurden Bibliotheken eingerichtet, es wurde versucht, die Arbeitszeiten soweit es geht zu verkürzen, damit man mehr Zeit hatte, um sich zu bilden. Schlussendlich, diese ganzen Anfangserfolge sind ab 1937 sehr stark wieder zurückgefahren. Unter anderem, es haben Ressourcen gefehlt, das Embargo war immer noch aktiv durch fast alle Nationen. Das hat man auch versucht zu umgehen. Zum Beispiel Baumwolle hat gefehlt, also hat man angefangen Hanf anzubauen, den man vor Ort anbauen konnte. Also es waren immer wieder da diese Ideen, wie kann man das lösen, wie kann man das lösen. Aber trotzdem, Produktionsleistung ist in 1937 stark gesunken. Es gab Bombardements, die Legion Condor war ja auch von den Nazis eine der berühmten, berüchtigten Dinge, die ganze Städte dort zerstört haben. Und infolge dieses Sinkens der Produktionsleistung, dadurch, dass der Anfangsenthusiasmus weg war, hatte dann die stalinistische, kommunistische Partei alle Betriebe dort versucht zu verstaatlichen, hat das auch gewaltsam durchgesetzt. Es ist ihnen bis zum Ende des Krieges nicht gelungen, das bei allen zu machen, weil die Arbeiter zum Teil einfach sich dagegen aufgelehnt haben. Aber dadurch ist auch der Bürgerkrieg immer schlechter noch durchführbar gewesen. Die Anarchisten haben sich zu mehr und mehr Kompromissen eingelassen. Hi. Und am Ende hat Franco auch den Bürgerkrieg gewonnen, mit Unterstützung durch Italien und Deutschland. Und der Traum ist dann schlussendlich auf den Schlachtfeldern quasi zerstört worden. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab es auch eine große Welle. Hi! Hallo. Gab es auch eine große Welle von Kollektivbetriebsgründungen in den 70er und 80er Jahren. Das war einmal aus der 68er Studentenbewegung heraus, die ja in ganz Europa Einfluss hatte. In Frankreich war sie eigentlich noch mit am einflussreichsten. Und es hat einmal neue Ideen in den Raum geworfen, man hat versucht, neue Konzepte wollte man ausprobieren, aber es hatte auch einen sehr interessanten Sachzwang, sage ich mal. Und zwar wurde zu der Zeit auch der Radikalenerlass erlassen, der de facto Berufsverbot bedeutete für gerade zum Beispiel ehemalige KPD-Mitglieder oder Mitglieder der Kommunistischen Partei, Mitglieder von anarchistischen Vereinigungen und so weiter. Damals war es so, wer im öffentlichen Dienst irgendwie arbeiten wollte, musste vom Verfassungsschutz die Genehmigung bekommen. In manchen Bundesstaaten ist es sogar heute noch so. Soweit ich weiß, in Bayern gibt es immer noch das Problem, dass manche de facto Berufsverbot an Universitäten haben. Und genau diese Menschen, die plötzlich dann dadurch keine Perspektive hatten, haben dann auch diese Kollektivbetriebe zum Teil mitgegründet. Das zeigt auch sich darin, dass viele von denen solche Sachen wie Verlage und Druckereien waren, in denen dann halt typisch Akademiker neue Bücher gedruckt wurden, neue Zeitungen gedruckt wurden. Insgesamt hat das allerdings nie einen signifikanten Teil der Wirtschaftsleistung erreicht. Also ich glaube, nicht mal 1% der Wirtschaft war jemals als Kollektivbetrieb organisiert. Und was in der Zeit recht interessant ist, ist, dass es sehr, sehr viele verschiedene Konzepte gab. Also manche waren zum Beispiel aus rein feministischer Sicht gegründet worden, um Frauen die Möglichkeit zu geben, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, wo sie nicht nochmal die zusätzliche Diskriminierung erleben, die man eben in der patriarchalischen Welt erlebt. Und andere sind relativ apolitisch gegründet worden, weil man sich gedacht hat, naja, ich will mein Leben irgendwie selbst leben, Aussteiger, die aufs Land gehen oder so. Insgesamt haben davon nur sehr, sehr wenige überlebt, leider. Sie hatten keine Krisenfestigkeit. Gerade vor wenigen Jahren ist zum Beispiel ein Solarzellenhersteller, der aus der Zeit tatsächlich stammt und das Kollektivbetrieb organisiert war. Ich glaube 2012 war das als Nachfolge, als Langzeitfolge der Finanzkrise 2008. Sind sie einfach finanziell abgestürzt, wurden aufgekauft, wurden in den normalen Betrieb umgewandelt und solche Sachen sind mit den meisten passiert. Wenige Ausnahmen gibt es, die sich irgendwie bis heute gehalten haben. Eine davon schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Aber das war dann so der Stand der Dinge dieser großen Welle der Kollektivbetriebe in der Nachkriegszeit. Und wir kommen auch zur Gegenwart und zur Fehleranalyse. Eher gesagt Gegenwart, hier Franz Oppenheimer. Das war jetzt nicht die Gegenwart, sondern 1896 hatte der schon, wie gesagt, die Alternativkonzepte wurden schon im 19. Jahrhundert sehr, sehr, sehr untersucht und auch wissenschaftlich untersucht, hatte der sich angeschaut, wie verhalten sich Genossenschaften im Kapitalismus und hatte dann das damals eherne Gesetz der Genossenschaften ausformuliert. Was er beobachtet hat, ist, Genossenschaften im Kapitalismus tendieren immer dazu, langfristig zumindest, sich der Wirtschaftsordnung doch irgendwie anzupassen. Sie hatten keine Krisenfestigkeit, dadurch, dass sie nicht nach Profit gestrebt haben, konnten sie auch nicht ein Kapital aufbauen, um eine Krise zu überstehen. Sie haben sich oft gegenseitig nicht genug koordiniert, sie haben manchmal gegeneinander gewirtschaftet und das Grundproblem des Profitdrucks war auch bei ihnen vorhanden. Das heißt, manche haben zwar dann als Genossenschaft überlebt, rein als Rechtsform, aber sie haben de facto immer noch genau dieselbe Form von Angestelltenverhältnis gehabt und ja, einige von den Genossenschaften, die auch heute noch existieren, wirtschaften ja schlussendlich kapitalistisch. Das heißt, sie sind keine Kollektivbetriebe in diesem Sinne. Das heißt, Oppenheimer wollte damit auch gar nicht so sehr sagen, und deshalb soll man gar nichts probieren, sondern er wollte einfach nur sagen, dieses Problem haben wir. Wenn wir im Kapitalismus arbeiten, langfristig werden wir uns immer dem stellen müssen, dass er Druck auf uns ausübt, dass er Druck auf Genossenschaften ausübt. Und das ist ein Problem, das darf man nicht einfach wegreden. Man darf nicht so tun, wie als könnte man im Kapitalismus auf alle Ewigkeit in einer coolen Genossenschaft arbeiten. Dann das zweite große Problem, gerade auch bei der 68er-Bewegung, ist dieses Phänomen der Rückkehr zum Normalbetrieb. Also das ist ein Plakat der Situationistischen Internationale. Das war eine Gruppe, die gerade in der 68er-Bewegung in Frankreich sehr aktiv war. Die haben hauptsächlich so Kunst- und Propaganda-Aktionen gemacht, haben sehr viel darüber geschrieben, wie Kultur funktioniert im Kapitalismus, wie die materiellen Verhältnisse sich in Kultur ausdrücken, in so etwas wie Werbung, in so etwas wie Massenmedien, Medien, die zum Verkauf und nicht als Kunstwerk erschaffen werden. Lauter solche Ideen kommen da rein. Was wir hier sehen, ist so eine Schafherde, die zur Normalität zurückkehrt, vor so einem tristen Hintergrund. Und nach diesem Enthusiasmus in der 68er-Bewegung, gerade in Frankreich, sind halt die Konzepte auch dann doch gescheitert oder sie sind in so kleinen Kompromissen aufgegangen. Und für viele Menschen war das absolut zerstörend. Also ich habe da mal aus einer Dokumentation eine Szene gesehen von einer Frau, die, also das war eine Fabrikbesetzung und eine von den Frauen, die dort gearbeitet hat und die miterlebt hat, wie wirklich grausam die Arbeitsbedingungen in dieser Fabrik waren. Also sie waren immer komplett verrußt und die Lebenserwartung war auch damals noch geringer in dieser Fabrik. Sie wollte dort nicht mehr zurück. Und zwei von den Gewerkschaftsvertretern reden die ganze Zeit auf sie ein, ja, aber wir haben doch den tollen Kompromiss gefunden, wir haben doch jetzt 10% mehr Lohn und, oh, und es hat sich doch gelohnt, dass wir jetzt 3 Wochen so viel Energie investiert haben und diese Fabrik besetzt haben und so. Und sie war einfach natürlich komplett fertig. Sie war fertig mit der Welt, sie wollte, sie, diese ganze Zeit beschwatzt worden von diesen Gewerkschaftsvertretern, die sie bevormundet haben. Und das ist ein psychologisches Phänomen, das macht einen natürlich kaputt. Dieser ganze Enthusiasmus geht dann natürlich auch verloren. Und das ist ein echtes Problem. Daran können Bewegungen auch scheitern. Und diese kleinen Erfolge, die man hat, wie 10% mehr Lohn oder so, sorgen auch dafür, dass das System sich weiter erhalten kann. Weil die Unzufriedenheit jetzt erst einmal beschwichtigt ist, aber das Gesamtsystem kann weiter funktionieren und irgendwann werden diese 10% Lohn auch wieder wegrationalisiert werden. Oder es werden dann doch wieder die Leute gefeuert, die man sich eben erkämpft hatte. Und in dieser Rückkehr zum Normalbetrieb gibt man diese Macht, die man kurz in diesem Aufstand hatte, gerade 68er-Bewegung, auch wieder komplett ab. Das heißt, man hatte so diesen kurzen, ekstatischen Moment, hatte vielleicht das Gefühl, ah, wir haben doch damals was bewegt, aber danach gibt man sie wieder ab und verzichtet darauf, dass man eventuell vielleicht mehr hätte verändern können. Und dann die andere Sache, das Überleben in der Nische. Das hier ist Schweißarbeit in der Kommune Niederkaufungen in Hessen, die wir hier sehen. Es gibt immer noch, gerade die Kommune Niederkaufungen ist eine der größten davon, Kommunen und Kollektivbetriebe, die haben bis heute überlebt, aber die sind unglaublich kleine Randerscheinungen. Sie haben kein Potenzial, die Wirtschaft zu ersetzen als solche Form. In der Kommune Niederkaufungen zum Beispiel sind es weniger als 100 Menschen, ich glaube es waren um die 80, davon 20 Kinder und Jugendliche, die schon in einem eigenen, mehr oder weniger autarken Wirtschaftssystem leben, aber auch die schreiben immer wieder, über uns hängt dieses Damoklesschwert. Wir haben immer wieder in unseren Diskussionen, in unseren Plenars, wo wir uns treffen und das koordinieren, tauchen dann so Fragen auf wie, es wäre jetzt doch verdammt praktisch, wenn wir mal einen Praktikanten einstellen könnten und uns doch wieder darauf einlassen, jetzt ein normales Verhältnis von Beschäftigung reinzulassen und doch das Ganze wieder umzustrukturieren, weil dieser Druck auch ständig da ist. Und historisch gesehen, manche von diesen Sachen wurden dann spätestens, wenn der Wind sich gedreht hatte, gewaltsam zerschlagen. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Kommune, die außerhalb von Moskau nach 1917 existiert hat, die auch bis in die 20er Jahre noch vom kommunistischen und stalinistischen System toleriert wurde. Aber als dann doch die Sachzwänge größer wurden, hat man sie dann zuerst nach Sibirien verschifft und später komplett zerschlagen und gewaltsam inhaftiert. Das heißt, dort, wo das System dann auch wieder autoritärer wird, solche Nischen werden natürlich zerstört, geschluckt. Auch die Genossenschaftsbewegung in Deutschland während der Weimarer Republik ist von den Nazis einfach komplett zerschlagen worden, als sie die Gelegenheit hatten. Okay, also welche Herausforderungen können wir daraus holen? Wie auch immer wir im Hier und Jetzt arbeiten, wir müssen das irgendwie so organisieren, dass man trotz dieses Drucks von außen überleben kann. Und dabei müssen irgendwie trotzdem echte Perspektiven entstehen, aus denen heraus man mehr machen kann, als einfach nur im Kleinen den Tag überstehen, sondern irgendwann muss als langfristiges Ziel die Überwindung der jetzigen Wirtschaftsordnung stehen. Und dazu, denke ich, ist eine der Hauptlektionen auch, dass man diese gemeinsame Vernetzung, diese Koordination irgendwie stattfinden lassen muss. Man darf nicht einfach nur sagen, ich steige so als kleines Individuum aus, sondern man muss irgendwie gucken, wie koordiniert man das so, dass man daraus auch eine gewisse Machtbasis aufbauen kann. Dazu schauen wir uns an, was es so an Konzepten in der Gegenwart gibt. Das eine hier ist das Mietshäuser-Syndikat. Das ist seit 1991 in Freiburg wurde das gegründet und das ist ein Projekt, bei dem Wohnraum aus dem Immobilienmarkt herausgeholt werden soll und von den Bewohnern selbst verwaltet werden soll. Und zwar gibt es so etwas wie besetzte Häuser ja zum Beispiel auch schon sehr, sehr lange. Das Konzept ist auch daraus erstmal entstanden, aus der Idee, auch Gentrifizierung ist ja im Moment eines der Hauptthemen in den großen Städten, also Gentrifizierung, dass Wohnraum modernisiert wird und die Mieten steigen und die eigentlichen Anwohner dort ihre Rechte verlieren. Und genau so einer Sache ist das auch in Freiburg heraus entstanden, dass ein altes Kasernengelände doch als Freiraum genutzt werden sollte, um auch diesen steigenden Mietpreisen entgegenzuwirken. Die haben sich dann sehr damit auseinandergesetzt, was ist in der Nachkriegszeit schiefgelaufen, hatten dann ein interessantes Rechtssystem entwickelt, um diese Sicherheit zu gewährleisten, dass zum Beispiel nicht am Ende die Bewohner sagen, ja, vielleicht verkaufen wir das Haus dann doch wieder zurück in den Immobilienmarkt, und gleichzeitig das finanzielle Polster da sein kann, dass sie im Kapitalismus trotzdem noch überleben können. Es gibt einmal das Mietshäuser-Syndikat als GmbH. Direktion der GmbH wirkt erstmal merkwürdig, aber dadurch haben sie die Möglichkeit, dass jedes Wohnprojekt auch eine eigene GmbH hat und die Zusammengesellschafter sind von einer GmbH, die von einer Gesellschaft, die dieses Wohnprojekt betreut. Und dadurch sind es genau zwei Gesellschafter. Man bräuchte beide, die zustimmen, um solche Änderungen durchzuführen, wie wir verkaufen jetzt doch das Haus oder wir ändern die Regel, dass wir die Mieten über ein gewisses Niveau heben dürfen. Und währenddessen kann das Wohnprojekt trotzdem selbst vollkommen autonom über alle anderen Sachen bestimmen, weil es ja auch in der eigenen GmbH organisiert ist. Eines der Konzepte dabei ist auch, dass sie den großen Solidarfonds haben, aus dem von den Mieten ein kleiner Teil abgegeben wird. Der wird benutzt einmal für Publicity-Arbeit, aber auch dafür, um zum Beispiel Krisen zu tragen und neue Projekte zu finanzieren. Das Ziel ist, wie hier auch steht, also man will einen bezahlbaren Wohnraum, man will einen selbstbestimmten Wohnraum und man will auch einen modernen Wohnraum. Es gibt auch gar nicht so weit weg von hier in Mannheim mehrere von diesen Projekten. Unter anderem haben sie da ein vollkommen neues Haus gebaut. Das größte Holzhaus in Mannheim ist es tatsächlich mit, das ist ein Passivhaus, das heißt energetisch gesehen ist es extrem modern und kann sich also selbst versorgen von der Energie her und es hat produziert eigenen Strom, hat soziale Räume da drin und gleichzeitig haben die Bewohner sich solche Gedanken gemacht, wie wir integrieren gleichzeitig auch geflüchtete Menschen bei uns mit noch anderen, um eben auch wirklich auch andere soziale Konzepte ausprobieren zu können. Von dem Mietshäuser-Syndikat inspiriert unter anderem ist hier Union Coop, also die Föderation gewerkschaftlicher Kollektivbetriebe. Die Idee zu so etwas war schon seit 2015 im Raum. Seit 2017 gibt es sie tatsächlich. Im Moment sind das hauptsächlich Kollektivbetriebe in Berlin. Und die Idee dabei ist, dass man ein gemeinsames Organ hat, über das man sich gegenseitig unterstützen kann. Man kann gemeinsam zum Beispiel Rohstoffe ankaufen, man kann gemeinsam Kundenakquise betreiben, Kunden finden und langfristig kann man vielleicht sogar gemeinsam untereinander eine Wirtschaft aufbauen, die nicht darauf beruht, als Ware die Dinge zu tauschen. Gleichzeitig arbeiten die sehr, sehr eng mit der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion zusammen, also den Basisgewerkschaften, die gerade in Berlin auch recht stark sind. Und da ist auch die Idee, wenn wir Kollektivbetriebe in einer gewissen Sparte haben, dann können wir das auch als gewerkschaftliches Druckmittel einsetzen, weil wir generell das Lohnniveau heben können, wir können zeigen, es gibt andere Perspektiven und wir können auch, wenn diese Sachen bestreikt werden, trotzdem selbst diese Nische besetzen und damit noch mehr Druck aufüben auf die Betriebe, die die Arbeitsbedingungen so niedrig halten. Dann ein interessantes Konzept aus Mexiko, ist die zapatistische Bewegung rund um die EZLN. 1994, in Zusammenhang mit NAFTA, das ist ein Freihandelsabkommen in Nordamerika, also in so etwas wie CETA oder TTIP, gab es einen großen Bauernaufstand in Chiapas, die bewaffnet auf die Straße gegangen sind, sie haben Städte besetzt, sie haben große Teile des Bundesstaates eingenommen. Und dort angefangen, auch neue wirtschaftliche Konzepte aufzubauen. 1995 wurde das ziemlich abrupt durch einen Überraschungsangriff der mexikanischen Armee zum großen Teil wieder zurückerobert. Und 1996 wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt, weil die Gebiete, die noch besetzt waren, waren in sehr gebirgigen Regionen. Und das ist ein altbekanntes Problem. Auch eine konventionelle Armee hat Probleme, eine Guerilla-Armee in Gebirgsregionen zu bekämpfen. Also hatte man diesen Kompromiss gefunden, einen Waffenstillstand. Die Kommunen bestehen bis heute noch in diesen Regionen. Und leben dort auch eine egalitäre, gleichberechtigte und basisdemokratische Wirtschaftsordnung. Und das hat dort auch zu sehr interessanten Erfolgen geführt. Also wenn hier steht, spürbare Erfolge in materieller und sozialer Lebensqualität, dann heißt das solche Dinge wie, der stärkere soziale Zusammenhalt hat dort tatsächlich Alkoholismus stark zurückgedrängt. Und die materiellen Lebenserfolge waren so etwas wie, man hat endlich Sanitäreinrichtungen in den Dörfern gehabt. Eine der Hauptsachen, die sie auch machen, ist über den Kollektivbetriebshandel Kaffee verkaufen. Den kann man auch unter anderem hier kaufen, steht dort in dem Regal. Also wer Interesse hat, kann sich das auch nochmal genauer anschauen. Das ist etwas, das bis heute besteht, seit den 90er Jahren. Unter anderem, weil sie ja, ihre eigenen Kommunen auch sichern können. Gut, dann gibt es so ein interessantes Konzept, das mehr und mehr ich sag mal, auch in liberalwirtschaftlichen Kreisen als Idee herumschwirrt. Das ist die sogenannte Peer-to-Peer-Economy, das ist ein schöner neudeutscher Begriff, oder die Sharing-Economy. Was das bedeutet, ist einfach, es gibt einen extremen Produktionsüberschuss sowieso schon im Kapitalismus, wir haben sowieso schon eine unglaubliche Menge an Waren, an Dingen, und der technologische Fortschritt macht immer weniger Arbeit notwendig. Und der technologische Fortschritt bedeutet auch, dass solche Dinge wie 3D-Drucker zum Beispiel entstehen, mit denen man auch zu Hause viele Gegenstände vollkommen individuell herstellen kann, theoretisch, die früher aus einer Fabrik hätten kommen müssen. Das ist ein theoretisches Konzept in weiten Teilen, aber die Idee dahinter ist, dass man damit wieder zu Schenkwirtschaften zurückfinden könnte, die zum Beispiel von, die Irokesen sind ein Beispiel, das immer wieder auftaucht in der Literatur, aber auch man kann aus archäologischen Funden sagen, dass viele der alten Stadtstaaten in Anatolien sich nach Prinzipien von so einer Art Schenkwirtschaft organisiert haben. Das bedeutet, man hat gar nicht Sachen untereinander ausgetauscht, sondern es gab regelmäßige Veranstaltungen, wo man sich gegenseitig beschenkt hat, wo man einfach gesagt hat, ich brauche das nicht mehr, das kannst du haben und du weißt, ich kann das gebrauchen, das kannst du mir geben. Es ist so ein implizites Verhältnis. Eine der Aktionsformen, die da reinpasst, sind sowas wie Umsonstflohmärkte. Da veranstalten wir hier auch regelmäßig welche. Gerade nächste Woche hier auf dem Musikerplatz findet wieder einer statt. Das ist genauso etwas. Jeder bringt Sachen mit, die er zu Hause noch rumliegen hat, die er nicht mehr braucht, die aber andere vielleicht noch brauchen könnten, und nimmt selbst Dinge mit, die dort dann zu finden sind, die man selbst gebrauchen kann. Inwieweit das tatsächlich als Konzept anwendbar ist, das kann nur die Zukunft zeigen. Es ist allerdings ein sehr beliebtes, in letzter Zeit auch theoretisches Konzept, über das häufig mal geschrieben und geredet wird. Dann ein interessanter Faktor, der jetzt tatsächlich nur die Softwareentwicklung betrifft, aber der trotzdem viele von diesen Aspekten drin hat, ist die freie Software. Freie Software ist eine Idee, die am MIT in den USA entstanden ist, als Protest gegen die Kommerzialisierung der Softwareentwicklung, also Computerprogramme, generell Programme als solche. Das war damals üblich, dass man immer den Quellcode sehen konnte, jeder konnte selbst das Programm verändern und man hat dann Verbesserungen reingemacht und die wieder an Freunde weitergegeben. Dadurch, dass das so eine Uni-Atmosphäre war, war das einfach der natürliche Weg der Dinge. Als dann diese Computerprogramme aber mehr und mehr zur Ware wurden, sind auch Betriebe reingegangen, die dann eben dieses typische Lohnproduktionsverhältnis reingebracht hatten. Die Mehrwertabschöpfung, alles ist wieder damit reingekommen. Und die alten etablierten Strukturen haben natürlich gesagt, naja, okay, also eigentlich wollten wir das schon so machen wie früher. Und das hat sich bis heute gehalten, unter anderem deshalb, weil Software hat einen sehr interessanten Vorteil gegenüber anderen Produkten. Sie ist fast ohne Kosten unendlich kopierbar. Und diese Veränderungen kann jeder, der Ahnung hat, sobald er den Quellcode hat, auch tatsächlich durchführen und hat auch ein Interesse daran, sowohl als Hobbyist, als auch weil er natürlich Bedürfnisse hat, eine gute Software zu haben, kann also einfach durchgeführt werden. Die freie Software hat sich sehr, sehr gut in einigen Bereichen auch mit in den Kapitalismus eingegliedert, insofern, dass das es kein Problem ist, für einen Betrieb zu sagen, wir haben eine sehr gute Software und die wird immer besser, dadurch, dass auch andere mit daran arbeiten können und wir auch wieder kostenlos von diesen Verbesserungen profitieren können. Das heißt, in den Spezialistenkreisen an Universitäten, an Supercomputern, auch in manchen Betrieben, manche Stadtverwaltungen, in München zum Beispiel, war das lange Zeit so, sind darauf umgestiegen. In dem Konsumentenbereich ist das immer noch eine absolute Randerscheinung. Also hier Linux, der Pinguin hier ist das Maskottchen von dem Betriebssystem Linux, das habe ich auch unter anderem da drauf, hat in dem Konsumentenbereich einen Marktanteil zwischen irgendwo zwischen 1-3%. Es ist etwas schwer festzustellen, weil man ja keine Verkaufszahlen hat. Das ist einfach das Marktmonopol von gerade Microsoft, wird teilweise sehr, sehr, sehr aggressiv durchgesetzt. Es wird Software bevorzugt dafür entwickelt, und naja, jeder hat es und deshalb, wenn man irgendwas machen will, dann muss man auch erstmal das benutzen. Also neue Konzepte können da nur sehr schwer eindringen. Ist allerdings tatsächlich etwas, das auch im Konsumentenmarkt wächst und das von der Natur her, dadurch, dass es nicht mehr Ware ist, dadurch, dass es nicht mehr verkauft wird, eben sehr diese Bedingungen auch erfüllt, die man von so einer Produktion sich wünschen würde. Dann das letzte Konzept, das auch immer noch immer wieder aktuell ist, sind besetzte Fabriken. Hier ein Beispiel von Viome, das ist aus einer Dokumentation über die. Also das Bild. Das war 2011 eine Chemiefabrik in Griechenland auf der Insel Thessaloniki. Sollte geschlossen werden, nachdem auch schon Ewigkeiten der Lohn nicht mehr ausgezahlt wurde. Und die Arbeiter haben dann die Fabrik einfach selbst besetzt, haben sich mit der lokalen Bevölkerung zusammengesetzt und haben gefragt, was sollen wir jetzt damit machen? Und die lokale Bevölkerung, also die haben da in Diskussion herausgefunden, naja, okay, von den Maschinen, die wir haben und so weiter, können wir das jetzt umstellen und wir stellen in Zukunft Seife her. Und weil das ist weniger umweltschädlich für die Umgebung dort, es belastet die Luft dort nicht so sehr und es hat dann auch funktioniert. Die Seife kann man auch hier kaufen, ich weiß nicht, ob wir gerade im Moment welche da haben, aber unter anderem benutzen wir sie auch hier im Bad. Ist ausverkauft, ja. Also, und die Idee hier ist auch, deshalb auch schön dieses Zitat von dem Untertitel, wo er auf Griechisch natürlich geredet hat, Until it is overthrown, we have to survive within the system. Das heißt, die Hauptidee ist hier, die Arbeiter wollten erstmal wieder überleben. Die haben, nachdem sie 2 Jahre ihre Löhne nicht richtig ausgezahlt bekommen haben, wollten die endlich wieder eine Perspektive haben, selbstbestimmt arbeiten zu können, überleben zu können und dabei auch gleichzeitig neue Konzepte ausprobieren zu können, um zu gucken, wie kommen wir nie wieder in diese Situation, dass wir 2 Jahre unsere Löhne nicht bekommen, nur wegen einer Wirtschaftskrise. Das Vorbild für sie war unter anderem die Fabrikbesetzung in Argentinien einige Jahre davor, wo Argentinien auch von einer Wirtschaftskrise zerrüttet wurde. In 2 Wochen gibt es hier einen Vortrag, ich glaube von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, oder? Genau, auch genau zu dem Thema, wo da näher drauf eingegangen wird, wie in Argentinien damals die Fabrikbesetzungen abgelaufen sind. Die Leute dort arbeiten auch basisdemokratisch, koordinieren das alles gemeinsam und verteilen auch die Rollen so zum Beispiel, es gibt ja immer so Fragen, ja und wer macht dann die Toiletten sauber oder so, das wird bei denen halt eben durchrotiert. Arbeitsteilung halt. Irgendwie kriegt man das tatsächlich hin. Okay. So viel zu den Perspektiven, die es hier in der Gegenwart gibt. Mit Sicherheit gibt es auch noch mehr. Ich weiß nicht, sollen wir eine kurze Pause machen oder sollen wir direkt in die Diskussion übergehen? Raucherpause, denke ich auch. Also hier sind so ein paar Diskussionsvorschläge, da muss man sich jetzt nicht dran halten. Das ist einfach nur so Fragen, die man dann vielleicht klären könnte. Vielleicht sind auch so Fragen im Raum, die kann ich beantworten, die können vielleicht andere beantworten. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank auch, dass ihr alle zugehört habt. Das ist jetzt ja doch sitzen bleiben und erstmal so viele Informationen aufnehmen, schwierig. Deshalb arbeiten wir es vielleicht auch jetzt nochmals alle zusammen auf. Raucher können rauchen gehen, der Rest kann sich noch was zu trinken holen oder so, je nach Belieben. Dann bis gleich. Ich habe schon mal auf Stopp gedrückt, keine Ahnung, was angenommen hat.